Hier ist wie gewohnt euer Sunday Service mit viel, viel neuer Musik. Dabei unter anderem Rusty, ein DJ und Produzent aus Glasgow, der diese Woche oder ich glaube sogar letzte Woche sein neuestes Album veröffentlicht hat. Dann gibt es aus New York Beer in Heaven, so eine Hipster-Indie-Band. Außerdem aus den USA Amen Dunes, ein Ein-Mann-Projekt von einem gewissen Damon McMahon. Außerdem Musik vom Pop-Wunderkind FKA Twigs. Sin Kane ist dabei, der Lo-Fi-Held Ty Segall. Außerdem neues von den Stern von Nils Frevert und noch so einiges andere. Eben gerade hörten wir Faulty DL, denn da verbirgt sich ein gewisser Drew Lustman, der kommt aus New York und hat gerade mit In The Wild sein neuestes Album veröffentlicht. Davon war der Track New Haven zu hören. Das Ganze erschien auf Ninja Tune. Aus dem gleichen Labelstall auch der nächste Künstler, The Buck, vom neuesten Album Angels and Devils hier, der Track Ascension. Thank you. Ein Track, den man eigentlich extrem laut hören sollte, aufgrund der schönen tiefen Bässe, die aus der untersten Schublade gezogen werden. Das war der Track Ascension von The Buck. The Buck, das ist Kevin Martin, ein Musiker aus London, der bei extrem vielen Projekten seine Finger mit im Spiel hatte und immer noch hat natürlich. Bekannt ist wahrscheinlich Techno Animal, King Midas Sound oder eben halt auch The Buck, mit dem er letzte Woche mit Angels and Devils sein zweites Album veröffentlicht hat. Viele Tracks da drauf, wo er Gastsänger mit am Start hat. Der eben gehörte eines der wenigen Instrumentals, aber trotzdem nicht zu verachten, das Ganze. Peaking Lights sind ein Duo aus San Francisco, bestehend aus Indra Dunis, die hat früher mal auch bei den großartigen Numbers mitgemacht, die es leider nicht mehr gibt, und Aaron Coyce. Die beiden machen auch schon seit einiger Zeit inzwischen Musik, veröffentlicht im Oktober ihr auch schon viertes Album. Cosmic Logic wird es heißen. Daraus für euch schon mal hier der Track Breakdown. Breakdown. Das war ein Track von den Peaking Lights mit erstaunlich wenig Ecken und Kanten. Ansonsten kenne ich sie doch sehr viel rauer und vor allem auch sehr viel psychedelischer. Hier schon fast ein Pop-Track. Der Track vom kommenden Album Cosmic Logic erscheint im Oktober. Hört sich noch ziemlich lange hin an, ist es aber gar nicht mehr. Ungefähr noch einen Monat, dann ist es auch schon wieder soweit. Ja, Zukunftsmusik auch beim nächsten Track. Caribou, das ist Dan Snaith, der kommt aus Ontario, aus Kanada. Hat sich früher mal Manitoba genannt. genannt. Da musste er sich allerdings umbenennen, weil es dort irgendwie Stress mit einer anderen Band gab, die so ähnlich hieß. Jetzt, wie gesagt, Caribou. Vor 2 Jahren muss es gewesen sein, hat er sein großartiges Album Swim veröffentlicht. Ganz, ganz großartige Platte. Es ist 4 Jahre her, sehe ich gerade. 2010 ist die Platte erschienen. Darauf konnte sich wirklich jeder einigen in dem Jahr. Für mich eines der Alben des Jahres damals auch. Jetzt gibt es demnächst das neueste Album Our Love. Davon hier schon mal der Titeltrack von Caribou. Don't you? Der Song kommt so ganz langsam in die Gänge und dreht dann zum Schluss nochmal so richtig auf Our Love. Das war der Titeltrack von Caribou von seinem demnächst erscheinenden Album. Auch das erscheint Anfang Oktober. Und ob der Track nun die Vorschusslorbeeren, die diese Platte bisher bekommen hat, halten kann und überhaupt, ob diese Platte mit Swim, dem bisherigen großartigen Werk von Caribou alias Dan Snaith, ob es dort heranreichen kann. Ich bin da sehr, sehr misstrauisch. Man soll ja auch vielleicht die Lorbeeren nicht zu hoch halten. Wahrscheinlich sollte man das jetzt anders ausdrücken, aber egal. Ihr wisst, was ich meine. Dann fährt man noch nicht so tief und nicht so großartig enttäuscht, wenn die Platte dann vielleicht doch nicht das verspricht, was man von der anderen vorher gewohnt war. Aber trotzdem bisher auf jeden Fall der Daumen nicht nach unten, sondern eher ganz, ganz leicht nach oben. Den Rest des Albums kenne ich auch noch nicht. Man muss da einfach nochmal abwarten, bis die Platte dann auch da ist. Sing Kane, das ist Ahmed Galab. Der ist im Sudan aufgewachsen, aber auch in der westlichen Musikwelt auf jeden Fall zu Hause, hat nämlich unter anderem bei Caribou Schlagzeug gespielt, bei deren Live-Touren, auch unter anderem bei Banshee of Montreal oder bei Yesayer, also jemand, der zumindest sein Trommelhandwerk versteht. Er hat auch selbst auf seinem ersten Album ziemlich viel rhythmische Einflüsse drin gehabt. Jetzt erscheint mit Mean Love das zweite Werk von Sing Kane und ich bin erstaunt, wie wenig rhythmisch und wie viel Pop dort drin ist. Hier kommt er mit dem Track Moonstruck. Each night outside of Lowlands, walking home alone. I know which side that I'm on. Little drunk, little dull, little dumb ass on. Confused, we looked up, doubting what's our song. Yet alone, without a song of our own. No, we don't even got a song. Das war der Track Moonstruck von Sing Kane von seinem neuesten Album Mean Love. Ich bin, wie gesagt, ziemlich überrascht über diesen neuen Sound, den Ahmad Galab hier für sich entdeckt hat. Der rhythmische, den er eigentlich wirklich ziemlich gut beherrscht, der hat mir eigentlich sehr, sehr viel besser gefallen. Nicht, dass diese neue Platte schlecht ist, aber irgendwie kann er das dann doch anders, einen Tick besser, finde ich. Hier klingt es dann doch ein bisschen beliebig. Trotzdem noch ein Track hinterher, Gallery Boys von Sing Kane. War das gerade noch eine Steel-Gitarre hier, der Track Gallery Boys von Sing Kane, und ein Beispiel dafür, dass ich nicht extra den ruhigen Track hier rausgesucht habe für euch, sondern dass die ganze Platte sehr seicht und sehr poplastig ist. Mean Love heißt dieses neueste Album. Letzte Woche habe ich für euch die neue Single von den Drums hier am Start gehabt und habe geloophudelt, dass auch die zweite Seite, also die B-Seite auf dieser Single wirklich ziemlich großartig ist. Und ich habe es einfach nochmal mitgenommen und jetzt auch das andere Stückchen hier für euch auflegen. The Drums mit dem Track Rules of Your Life. Das Album dazu, Encyclopedia erscheint mitten im September, 2-3 Wochen noch, dann ist es soweit. I don't Thank you. Sunday Service Hit Rotation. Eben gerade ganz unverkennbar auch ein Sänger, den man aus vielen, vielen Stimmen heraushören kann, wenn man ihn denn kennt. Das war Kele Okereke, bekannt als Sänger und Frontman der britischen Band Block Party. Hat sich ja vor 4 Jahren mit einem damaligen Debütalbum The Boxer versucht auf der Bühne und auch im Studio natürlich, dass es funktioniert. Das war eigentlich schon vorher klar. Frage ist nur, wie gut das funktioniert. Die neue Platte Trick erscheint jetzt demnächst, davon schon mal eben daraus. Die erste Single Doubt und die Musik da drauf, zumindest bei diesem Track, doch ziemlich vorhersehbar. Das klingt nicht besonders neu, nicht besonders innovativ, nicht schlecht natürlich, aber da könnte man auch schon mal vielleicht ein bisschen mehr probieren und unbekannte Wege und Pfade einschlagen. Das macht Kele Okereke nicht, das machen die Tweens. Die Tweens sind ein Trio, drei Damen, glaube ich. Ich glaube, auch ein Typ ist dabei, aber egal. Aus Cincinnati, aus Ohio. Die machen wirklich schönste Musik auf ihrem Debütalbum. Tweens, einfach nur betitelt. Erscheint heute oder diese Woche auch. Und hier hören wir mal rein mit dem Track Bored in the City. Garagen-Rumpel-Punk-Pop. Das waren die Tweens mit ihrem Track Bored in the City. Die erfinden das Rad der Musikgeschichte sicherlich auch nicht neu, trotzdem klingen sie wirklich erfrischend nett und aufregend. Man könnte auch meinen, die Songs sind manchmal ein Tick zu lang. Wenn das die Ramones wären, die hätten das Ganze auf 2 Minuten gekürzt und die Essenz draus gezogen. Trotzdem spannende Platte hier. Tweens betitelt das Debütalbum von dem Trio aus Cincinnati, die auch vom Kim Deal, die ja mal bei den Breeders und auch bei den Pixies mitmischte, so hochgelobt wurde, dass sie auf der Breeders Tour mit als Support unterwegs sein durften und vielleicht dort ja auch schon so einige Fans für sich gewinnen konnten. Hier noch ein Track von den Tweens, der heißt Hardcore Boy. Das waren die Tweens mit Hardcore Boy. Die Sängerin, gerade mal 21 Jahre jung, heißt auf den Namen Bridget Battles. Ob das ihr wirklich richtiger Name ist, wage ich zu bezweifeln, aber auf jeden Fall nett und charmant gemacht. Das Ganze würde ich mir gerne mal live ansehen. Da mag's bestimmt, da geht's bestimmt richtig nett zur Sache. High as a Kite sind ein Quartett aus Norwegen, die sich gegründet haben am Jazz-Konservatorium in Trondheim. Die haben bisher nur eine EP veröffentlicht, jetzt erfolgt diese Woche ihr Debütalbum Silent Treatment betitelt und hier kommen High as a Kite mit ihrem Track I, The Hand Grenade. Yes, the real terrorist is me, my love. Yeah, the real terrorist is me. I am a vital weapon, I'm a hand grenade. My ignorance a tool to justify. Yes, the real terrorist is me, my love. Yeah, the real terrorist is me. So nothing to gain, we suffer more. Fly trade coffins load into the ground. Ride here is a Bobby and Holmes. Coffins load into the ground. Das waren High as a Kite mit I, the Hand Grenade. Die Musik auf ihrem Debütalbum Silent Treatment lebt vor allen Dingen von der Stimme der Sängerin Ingrid Helene Hovig und deren Mutter, die war schon Gesangsleiterin und Chorleiterin oder Gesangslehrerin und Chorleiterin und da wurde das sozusagen schon in die Wiege gelegt, das Musizieren und das Singen. nach A High as a Kite. Hier elektronisches mit Moiré vom Album Shelter, der Track Infinity Shadow. Mit dem Track Infinity Shadow. Sleep Makes Waves sind eine Band aus Sydney, aus Australien, die Love of Cartography gerade veröffentlichen, ihr zweites Album. Und sie klingen darauf auch schon wie auf ihrem Debütalbum und wie ungefähr der 23. Klon von diesem Post-Rock-Zeugs, was ansonsten Bands wie Mogwai und sowas wirklich perfektioniert haben. Hier kommt Sleep Make Waves mit ihrem Track Something Like Avalanches. Thank you.